Die Führer des Lebens von Friedrich von Schiller. Zweierlei Genien sind's, die dich durchs Leben geleiten, wohl dir, wenn sie vereint helfend zur Seite dir gehn. Mit erheiterndem Spiel verkürzt dir der eine die Reise, leichter an seinem Arm werden dir Schicksal und Pflicht. Unter Scherz und Gespräch begleitet er bis an die Kluft dich, wo an der Ewigkeit mehr schaudernd der Sterbliche steht. Hier empfängt dich entschlossen und ernst und schweigend der andere, trägt mit gigantischem Arm über die Tiefe dich hin. Nimmer widme dich einem allein, vertraue dem Erstern deine Würde nicht an, nimmer dem Andern dein Glück.